Man muss ja doch daran denken, dass wir mehr als 6,5 Millionen Arbeitslose hatten. Und diese Familien, es waren immerhin 3-, 4-, 5-köpfige Familien, mussten mit einem Arbeitslosengeld von 12 bis 15 oder 18 Mark auskommen. Davon musste noch Miete, Strom, Gas und so weiter bezahlt werden. Und eine Flasche Bier kostet 20 Pfennige. Also man kann sich vorstellen, wie das lief. Die Einnahmen, die er dann in der Hauptsache allein als Arbeitslosenunterstützung sich rekrutierte, die waren ja so gering, dass die Familie unter ihrem Existenzminimum leben musste. Da war ja gar kein Mittel mehr da, um nur Anschaffungen zu machen. Das reichte ja kaum zum nackten Leben. Dieses Elend, ich habe es ja gesehen am Alexanderplatz, wo der Mann mit dem Schild stand, ich suche Arbeit, ich nehme jede Arbeit zu jeder Bedingung an, und die nackten Zehe, die nackten Oberschenkel, die guckten durch seine zerrissenen Hosen. Das war doch ein Elend. Das war eine Zeit, die für mich in meinem ganzen Leben die furchtbarste Zeit war. Wir hatten fast tagtäglich 8 bis 10 Bettler im Haus. Ich bekam damals 17 Mark wöchentlich Arbeitslosenunterstützung. Und davon sollte man leben. Und wenn das halbe Jahr um war, dann bekam man nicht mehr. Da bekam man wohl Wohlfahrtsunterstützung. Aber die bekam nur der, der wirklich bedürftig war. Und wer die bekam und sollte davon leben, das war schon kein Leben mehr, das war so ein Dahinvegetieren am Rande der Existenz. Da die Preise in der Landwirtschaft mit Ende der 20er Jahre so rapide fielen, um 1932/33 ihren Tiefpunkt bei sämtlichen Produkten der Landwirtschaft zu erzielen, waren viele Landwirte mutlos, verzagten. Ja, dann wurde eben sehr viel zur Zwangsversteigerung gekommen, im Thüringer Wald hauptsächlich und in Schleswig-Holstein. Bei uns war es nicht ganz so schlimm, aber es ist da reihenweise Höfe zwangsversteigert worden. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich als Kind miterlebt habe, wie Nachbarskinder von Arbeitern in Lumpen gingen, oft keine Schuhe hatten, hungerten, sodass wir von dem wenigen, was wir auch hatten, ihnen noch abgaben. Das war ein deprimierendes Bild. Diese ganzen Menschenmassen, die standen an, um ihre Arbeitslosenunterstützung zu holen. Und ein fröhliches Gesicht oder sonst irgendwas, das war nicht zu sehen. Das war geprägt von einer tiefen Hoffnungslosigkeit. Diese Zerrissenheit war eigentlich das Typische für die letzten Jahre vor 1933. Sie war so deutlich, dass es nicht nur 32 oder mehr Parteien gab, die meistens Interessengruppen waren, aber auch teilweise weltanschaulich begründete Parteien, sondern das waren Auffassungen und Meinungen, die das Volk total gespalten hat. Bis in die Familien hinein, bis in die Arbeitsgruppen hinein, bis in die Schulen hinein, bis in die Sportbewegung hinein. Ich erinnere mich an einen bürgerlichen und einen Arbeiterradfahrclub. Es gab Arbeiterschwimmvereine und andere Schwimmvereine. Es war auf der ganzen Linie eine Polarisierung eingetreten, die eigentlich unnatürlich war. Die Parteien waren reine Interessengruppen, auf die man sich überhaupt nicht mehr, auf die man überhaupt nicht mehr bauen konnte. Und auch die Vielzahl der Parteien, es waren über 30 Parteien vorhanden. Aus diesem Parteienchaos wollten wir heraus, und das führte eben zu dem großen Erfolg der NSDAP. Ne? Also ein Vertrauen zu irgendeiner politischen Partei konnte eigentlich nicht mehr bestehen, denn wir hatten ja praktisch halbjährlich eine neue Regierung. Und alles ging ja mehr oder mehr darauf hinaus, dass das Arbeitslosenheer immer mehr wuchs, dass wir eben keinen Ausweg mehr sahen, speziell als junge Leute. Wir hatten ja keine Zukunft. An sich war schon der häufige Regierungswechsel. Die Mehrheiten konnten gestürzt werden von einem Tag zum anderen. Ich glaube, dass wir bis 1926 bereits 14 verschiedene Regierungen gehabt hatten. Und der Zustand wurde immer desolater. Ich glaube, 1928 war es, als sich 31 Parteien um Sitze im Reichstag bewarben. Wir waren untereinander erstmal sehr zerstritten. Es war so, dass täglich Schlägereien waren. Es gab Tote dabei. Es gab Unmärsche, man marschierte. Und die ganze Sache, also das ganze Verhältnis zwischen den einzelnen Parteien war recht rau. Hinzu kam, dass die Abgeordneten sich nicht gerade so benahmen, wie das Volk es von Abgeordneten erwartete. Es ging immer wieder durch die Presse Berichte über Pöbeleien, Handgreiflichkeiten, ja sogar Schlägereien, sodass das Parlament und damit möchte ich fast sagen die Demokratie ihr Ansehen in der Bevölkerung restlos verspielt hatte. Ja, wir waren vollkommen unzufrieden mit unseren Parlamentariern. Vor der Wahl kann ich mich noch entsinnen, dass sie es, meine lieben Bauern, und nach der Wahl kannten sie uns kaum noch. Das ging durch alle, auch die rechtsstehenden Parteien durch. Ich kann mich noch, auch unsere Elternleute waren unzufrieden mit den ganzen Parlamentariern. Eigentlich waren sie sich eigentlich nur, wenn die Diäten erhöht wurden. SPD hatte ich damals gewählt. Das war ja eine von den Parteien, die die Regierung damals gebildet hatten. Aber die brachten ja nichts zu Wege, die konnten ja nichts. Die Regierungen dieser Parteien, die waren ja unfähig, das Programm zu lösen, das Problem zu lösen. Wir hatten damals in einem Zeitraum von 2 Jahren dreimal einen Regierungswechsel. Da war die Regierung Brünling und da war die Regierung Paap und die Regierung Schleicher. Die konnten ja alle nichts. Die brachten wohl Notverordnungen heraus und die besagten, dass die Arbeitslohnunterstützung gekürzt wurde, dass die Wohlfahrtsunterstützung gekürzt wurde, die Löhne wurden gekürzt, die Steuern wurden erhöht, es wurden noch irgendwelche Steuern eingeführt, ich weiß nicht, was das alles war, aber das brachte ja alles nicht. Im Gegenteil, die Arbeitslosenzahl, die stieg immer mehr an. Und da haben wir uns eben gedacht, ja, was machen wir? Die NSDAP ist ja letzten Endes auch eine Arbeiterpartei. Und so kam man dann darauf, man könnte das ja dem mal versuchen lassen, dem Hitler. Vielleicht schafft er Arbeitsplätze. Der hat es ja versprochen. Die anderen haben es auch versprochen, haben es nicht geschafft. Der verspricht es. Naja, und schlimmer wie es jetzt ist, kann es nicht werden. Dieses Diktat von Versailles erlegte uns, dem Deutschen Reich, eine nie genau bezifferte Summe von Kontributionen auf. Es raubte uns nicht nur viele Gebiete, sondern raubte uns auch die eigene Herrschaft und Souveränität, beispielsweise in Bezug auf das besetzte Rheinland. Deutsche mussten vom Pflaster weichen, wenn französische Besatzungsoffiziere ihnen begegneten. In Essen wurden Ruhrarbeiter erschossen, weil Deutschland seine ihm durch Versailles auferlegten Lieferungen nicht erfüllt hat. Ich war vielleicht 13 Jahre alt, da kam eines Morgens mein Deutschlehrer, ganz blass und vor Empörung zitternder Stimme rein und sagte, habt ihr gehört, gestern haben doch die Franzosen das Ruhrgebiet besetzt. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie das auf uns Buben gewirkt hat, nach dem, was ich über unsere Lehrer gesagt habe. Wenn wir dann nach der Besetzung in die nächste Kreisstadt runtergegangen sind, um da die Franzosen zu sehen, gesehen haben, wie die französischen Offiziere da arrogant aufgetreten sind, mit Stiefeln und Reitpeitschen, wie sie die Leute zum Teil vom Trottoir runtergejagt haben. Als der Krieg zu Ende war, haben wir unter der Besatzungsmacht haben wir gelitten unter den Franzosen. Und die haben es ja prima verstanden, verschiedene Einheiten bei uns zu stationieren. Nicht nur die Franzosen, sondern auch die Marokkaner und die Spahis und die Annamiten. Alles, was zu dem französischen Heer damals gehörte, wurde bei uns als Besatzungstruppe eingesetzt. Die Spahis, das waren also Arabische, die Berber mit ihren Pferden, die ritten dann quer über die Straße und alles, was vor die Hufe kam, wurde entweder von den Hufen verletzt oder die Leute mussten schnell in die Häuser flüchten. Wir hatten ja so gut wie gar keine Rüstung. Wir hatten nur ein 100.000 Mann her und schwere Waffen waren uns vom Versailler Vertrag ja gar nicht zugesprochen worden. Zum Beispiel Panzer und sonstige schwere Waffen durften wir gar nicht herstellen. Und deshalb wollte Hitler die deutsche Wehrmacht wieder der Stärke der übrigen Länder angleichen, denn unsere Nachbarländern, wie zum Beispiel England, Belgien, Frankreich, die waren ja hoch gerüstet. Wenn wir Versailles hörten, dann dachten wir unwillkürlich daran, wie Deutschland versucht hatte, bis zum Letzten diese Forderungen, die uns durch das Versailler Diktat, wie wir lieber sagen, als Vertrag auferlegt wurden. Und die Politiker erwarben sich fast den etwas anrückenden Namen, Erfüllungspolitiker genannt zu werden. Ich denke daran, dass zum Beispiel zu Stresemanns Zeiten die Weimarer Republik alles getan hat, die Forderungen zu erfüllen. Die Reparationsleistungen, die waren ja unendlich an Kriegsmaterial und barem Geld und was weiß ich an welchen Leistungen. Die letzte wurde 1930 herausgegeben, das war im September 1930, der sogenannte Young-Plan. Nach diesem Young-Plan musste die Deutsche Reichsbahn im Jahr 2 Milliarden Mark erwirtschaften und an die ehemaligen Feindmächte abführen. Dieser Young-Plan legte uns Zahlungen auf bis zum Jahr 1988 von insgesamt 112 Milliarden Goldmark. Das musste natürlich einem jungen Menschen wie mir erscheinen. Wir waren verdammt, lebenslänglich Schulden und Zinsschulden zu tragen für den verlorenen Ersten Weltkrieg. Wir haben damals uns gesagt, wir wollen nicht lebenslänglich die Prügelknaben sein und wollen nicht ewig Reparationen bezahlen. Versailles drückte überall. Dann das Nationalgefühl, das man schließlich auch hat, das wurde völlig unterdrückt. Und man fühlte sich als Mensch zweiter Klasse oder noch niedriger. Was aber für uns alle das Bedrängendste an dem Ganzen war, dass Deutschland seine Alleinschuld am Beginn des Ersten Weltkrieges hatte unterschreiben müssen, eine ganz klare, offensichtliche Ungerechtigkeit. Die Nationalsozialisten sprachen sehr stark das nationale Empfinden an. Es war in der Auswirkung des Versailler Vertrages eine starke Depression oder ich möchte fast sagen ein Defizit an Nationalgefühl entstanden. Wir fühlten uns durch die Versailler Verträge nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch gedemütigt. Und Hitler verstand es, das Nationalgefühl wieder zu wecken und uns wieder stolz sein zu lassen darauf, dass wir Deutsche waren. Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. Wir sind lebende Bürgen dafür, was niemals wieder kommt. Das Zeitalter dieser korrupten Parteierscheinungen. Die nationale Revolution, in deren Verlauf wir heute stehen, ist ein elementares Ereignis, das nur für den, der neben der Zeit lebte, unerwartet kam. Der diese Zeit mitgestaltete, hat auf sie gehofft und an sie geglaubt. Sie ist am 30. Januar dieses Jahres ausgebrochen und wird nicht eher zum Stillstand kommen, bis sie das ganze deutsche Gemeinschaftsleben überflutet und bis in die letzten Fasern durchdrängt hat. Diese Revolution macht nirgends Halt. Wohin haben Sie in den 14 Jahren Deutschland geführt? Das Verbrechen der Inflation, die Staatsfinanzen, in wenigen Jahren vergeudet von Milliardensummen. Und nun sehen wir, wie Stand um Stand zusammenbricht. Der Mittelstand, allmählich verzweifelt, Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden. Jahr für Jahr, Zehntausende von Konkurse, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden. Und dann frisst das hinüber auf den Bauernstand und die Arbeitslosenarmee beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. Möge die helle Flamme unserer Begeisterung niemals zum Erlöschen kommen. Sie allein gibt auch der schöpferischen Kunst einer modernen politischen Propaganda Licht und Wärme. Aus den Tiefen des Volkes stieg sie empor, und zu den Tiefen des Volkes muss sie immer wieder herniedersteigen, um dort ihre Wurzeln zu suchen und ihre Kraft zu finden. Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht. Besser aber und beglückender ist es, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. 13 Jahre hat dieses eine Deutschland regiert. Und wenn Sie heute die Wahlpropaganda dieses Deutschlands ansehen, so können Sie an der Art dieser Propaganda die Verurteilung dieser 13 Jahre sehen. Wenn das Schicksal einem System 13 Jahre zur Verfügung stellt, um seine Fähigkeit zu beweisen, dann müssen Taten und Leistungen dafür sprechen. 13 Jahre lang haben sie wirtschaftlich, politisch bewiesen, was zu leisten sie fähig sind. Eine Nation wirtschaftlich zerstört, den Bauernstand ruiniert, den Mittelstand verelendet, die Finanzen im Reich, in den Ländern, in den Kommunen zerrüttet, alles bankrott und 7 Millionen Arbeitslose. Sie können sich winden, wie sie sich winden wollen. Dafür sind sie verantwortlich. Vielleicht aber werden wir diesen Fonds einmal in Anspruch nehmen, wenn die ungeheuren Korruptionsskandale, die sich die marxistisch-sozialdemokratische Regierung in den vergangenen 14 Jahren hat zu Schulden kommen lassen, wenn die einmal von Staatswegen aufgedeckt werden. Und die Stunde ist näher, als die Herren von Berliner Tageblatt das glauben wollen. Wenn die jüdische Presse sich darüber beschwert, dass die nationalsozialistische Bewegung nun den Reichskanzler auf alle deutschen Sender sprechen lässt, so können wir darauf nur zur Antwort geben, wie ihr es uns vorgemacht, so machen wir es jetzt nach. Das war durchaus keine Phrase, wenn wir in den vergangenen Jahren oft und oft erklärt haben, ihr seid unsere Lehrmeister und wir wollen eure gelehrigen Schüler sein. Im Übrigen aber muss man feststellen, das, was diese Herren auf propagandistisch-politischem Gebiet in den vergangenen 14 Jahren geleistet haben, das ist eine wahre Stümperarbeit gewesen. Denn obschon sie alle öffentlichen Mittel für sich in Anspruch nahmen, haben sie nichts anderes zu Wege gebracht, als dass sie jetzt über Parlamentskadaver verfügen, die für die politische Machtbildung überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Die nationalsozialistische Bewegung wird Ihnen nun zeigen, wie Sie es eigentlich hätten machen sollen. Man

nach 1933 war das am meisten ins Auge fallende, dass recht bald die große Arbeitslosigkeit sich abbaute im Baugewerbe und in anderen und damit in den verwandten Branchen wie Eisen, Stahl, in den Ziegeleien wurde wieder gearbeitet, es wurden lang Entlassene wieder eingestellt, jede Familie hatte wieder einen Ernährer, man brauchte bei Bäcker und Metzger nicht mehr auf Pump zu leben. Man hatte wieder Vertrauen gefasst. Die Statistiken gingen bis Mai etwa noch auf gleicher Ebene weiter und es begann dann sehr schnell im Sommer bereits eine steigende Tendenz von Schließung des Betriebes, war überhaupt nicht mehr die Rede. Es wurden auch wieder Leute eingestellt. Das wichtigste Ereignis war wohl, dass die Arbeitslosigkeit beseitigt worden war. Schon 1934 war die Arbeitslosigkeit von 6 auf 4 Millionen zurückgegangen und das noch ohne Aufrüstung. Ich glaube, das ist wohl das, was am eindrucksvollsten war, dass man wieder Hoffnung hatte, in eine wirtschaftliche Zukunft zu kommen. Die erste Amtshandlung oder wie wir es nennen wollen, nach der Machtübernahme war, dass der deutschen Landwirtschaft wieder geholfen wurde, dass eine Entschuldung durchgeführt wurde. Und es kam nachher das sogenannte Reichserbhofgesetz, was verhüten sollte, dass mit einem wertvollen Grund und Boden kein Handel betrieben werden darf. Mit der Schaffung des Reichsnährstandsgesetzes im September 1933 wurden Erbhöfe geschaffen. Die stark verschuldeten Betriebe wurden entschuldet in einem Entschuldungsverfahren. Jedenfalls insgesamt gab es ein Aufatmen in der gesamten Landwirtschaft. Ich bekam als junger Angestellter damals nicht das Tarifgehalt. Obwohl ich gewerkschaftlich organisiert war, aber der Chef sagte, es wären eben schlechte Zeiten und ich musste also mit Groll im Herzen dieses etwa 30% unter dem Tarifsatz liegende Gehalt einstecken. Dann kam nach 1933 ein Aufruf der Arbeitsfront in der Zeitung, dass die Arbeitgeber Tariflöhne zahlen sollten. Und damit ging ich zu meinem Chef und am nächsten 1. bekam ich das Tarifgehalt. Und aus diesen Tarifen war zu ersehen, dass mein Gehalt eigentlich 209 Mark sein müsste und nicht 131 Mark. Aber es kam noch schöner. Jetzt mussten uns die Chefs für die letzten 6 Monate den Differenzbetrag nachbezahlen, sodass ich weit über 400 Mark Nachzahlung bekam. Das war eine enorme Summe für mich. Ja, als Hitler dann an die Macht kam, 1933, da hat er als erstes mal den Arbeitsdienst eingeführt. Das war eine gute Sache. Da kamen all die jungen Männer von 18, 19 Jahren, die wurden da zusammengefasst, denen wurde Ordnung und Disziplin beigebracht, denen wurde beigebracht, mit den Spaten in der Hand mussten die körperliche Arbeit leisten. Und ich habe bemerkt, dass der Arbeitsdienst für mich eigentlich nur Positives brachte. Vor allen Dingen habe ich mal den Arbeitseinsatz als solchen eingesehen. Wir machten Arbeiten, die wahrscheinlich auf regulärem Weg durch Firmen zu teuer gewesen wären, zum Beispiel die Entwässerung von sauren Wiesen. Und die wurden überall da eingesetzt, wo Rodungs- und Planierungsarbeiten gemacht werden mussten. Das war vor allen Dingen damals der Fall bei dem Bau der Reichsautobahn. Die wurden ja, das war ja damals das zweite große Projekt, was Hitler in Angriff nahm, den Bau der Reichsautobahn. Da wurde überall im Norden, im Süden, im Osten, im Westen mit dem Bau der Reichsautobahn begonnen. Und da wurde der Reichsarbeitsdienst für eingesetzt, um da die Trassen zu planieren. Eines der positiven Einstellungen zum Nationalsozialismus war der Reichsgedanke, den wir dort vertreten sahen, und war die Hoffnung, dass Versailles nun überwunden werden könnte. Versailles war also das Schlagwort oder Stichwort für die Diskriminierung der Weimarer Republik in der damaligen Zeit. Die demütigen Bestimmungen des Versailler Vertrages hatte Hitler außer Kraft gesetzt, dass etwa Deutschland die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg hatte unterschreiben müssen, dass jahrzehntelang Reparationen gezahlt werden mussten, dass Deutschland als einziges Land praktisch bis auf seine kleine Reichswehr von 100.000 Mann total abgerüstet war. Die Abstimmung selbst stand ja unter der Kontrolle des Völkerbundes. Und so gesehen waren die Veranstalter der Abstimmung eigentlich nicht daran interessiert, dass das Saarland an Deutschland angeschlossen wird. Aber die Abstimmung ging damals so aus, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber mit weit über 90% hat sich das Saarland damals für Deutschland entschieden. Ich war in dem Café, wo ich gelernt habe, und da kam durch das Radio die Meldung, dass der Führer Adolf Hitler das Saarland ins Reichheim geholt habe. Da sind die Leute in dem Café spontan alle aufgesprungen, wo das Deutschlandlied erschallt, und haben alle mitgesungen. Sie hatten, ich möchte fast sagen, fast alle hatten Tränen in den Augen. Dann hat Hitler nach 2 Jahren die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Da kamen jetzt wieder die Jahrgänge, die 20-Jährigen wurden eingezogen. Es mussten Uniformen hergestellt werden, es mussten Kasernen gebaut werden, die Kasernen mussten eingerichtet werden, ausgestattet werden. Das gab eine Menge Arbeit. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht wurde nicht als eine Kriegsvorbereitung empfunden, sondern als eine zu rechtfertigende Wiederherstellung auch des militärischen Ansehens Deutschlands, das an politischem Gewicht in etwa eins braucht. Wo wir auch politisch gestanden hätten, Versailles war für uns alle ein Schandvertrag, und es imponierte uns, dass nun dieser Hitler, dieser neue Reichskanzler, in der Lage war, die Rheinland-Wiederbesetzung durch deutsche Truppen durchzuführen, ohne dass die Engländer und Franzosen und die anderen Alliierten sich dagegen nun gewehrt hätten. Wir haben das seiner Zeit absolut nicht als eine Aggression betrachtet, denn aus der Geschichte heraus gab es ja mal das Heilige Römische Reich Deutscher Nation mit seinem Kaiser in Wien. Ich habe Österreich immer als ein deutsches Land betrachtet, und ich habe eigentlich es bedauert, dass wir nach dem Ersten Weltkrieg Österreich nicht angeschlossen bekommen haben. Österreicher selber waren ja der Meinung, dass sie Deutsche werden würden, denn auf den Briefmarken, ich bin Briefmarkensammler, der Zeit nach 1919 stand ja Deutsch-Österreich drauf. Und als die Wehrmacht seinerzeit 1938 im März nach Österreich einrückte, habe ich selber den Jubel erlebt, mit dem die Truppen empfangen worden sind. Gleich hinter der Grenze war es ähnlich wie im Saargebiet, voll von Menschen, die uns jubelnd begrüßten, die mit Blumen warfen. Und was mich besonders beeindruckte, war das nicht nur in den Städten oder in den Dörfern, kleinen Orten, sondern auch auf den Chausseen, auf den Landstraßen zwischen den Einzelnen. Selbst da standen Leute und begrüßten uns. Wir fuhren über die Grenze in Österreich, und von diesem ersten Kilometer an stand alles, was laufen konnte und Blumen in der Hand hatte, und kam an die Straße, winkte uns zu und begrüßte uns patriotisch mit Heilrufen. Und es war doch die weitaus große Mehrzahl der Österreicher von bestimmt über 95%, die es begrüßt haben, wieder in einem Reich mit den anderen Deutschen im Norden zusammenzuleben. Wir hatten ein großes Bild in der Wohnstube hängen. Das zeigte das Deutsche Reich, dargestellt durch eine Frau mit einem langen weißen Kleid, hier stellte die Germania dar anscheinend, und ein Tiroler, der ihr die Hand reicht, und oben drüber in großen Buchstaben ein Volk, ein Reich. Und das, kann mich entsinnen, war schon in den 20er Jahren bei uns, wo an Hitler die Zeit noch keiner gedacht hat. Wir hatten die Sehnsucht nach deutschsprachigen Musikern, nach deutschsprachigen Poeten, nach deutschsprachiger Literatur. Es war uns nichts Fremdes. Wir waren begeistert, mit unseren Brüdern in Deutschland vereint zu sein. Die Masse, nicht nur der Jugend, auch der Arbeiter oder dergleichen, war, nachdem Deutschland ja damals schon einen ungeheuren Aufstieg erlebte, die Arbeitslosigkeit abbaute und die Wehrmacht errichtete und irgendwie eine Macht wurde, war das ganze Fühlen und Denken von der Mehrzeit, zumindest mit den Menschen, die ich zu tun hatte, einfach ein deutsches. Wir wollten heim ins Reich, wir wollten es. Als die Nachricht durchkam, wurde zuallererst die Belegschaft im ganzen Betrieb etwas unruhig. Man hat aber dann eine Betriebsversammlung vereinbart, sodass alle von ihren Arbeitsplätzen in die Montagehalle gehen konnten. Und da haben einige Arbeiterführer, repräsentative Arbeiterführer, Reden gehalten. Einer dieser Herren hat wortwörtlich gesagt, lasst sie kommen, diese Nazi-Buben, wir knallen ihnen die Arbeiterfaust vor die Stirn, dass sie merken, dass sie das mit den österreichischen Arbeitern nicht machen können. Als ich dann zum Bundeskanzleramt kam, da waren schon sehr viele Gruppen aus verschiedenen Betrieben versammelt. Über den Eingangstor, das ja verschlossen war, ist ein Balkon. Der Balkon war schon fast voll besetzt von verschiedenen Leuten, die auch eine Hakenkreuzfahne gehisst hatten. Unter diesen Leuten merkte ich unseren Arbeiterfunktionär aus dem Betrieb, in dem ich beschäftigt war, der so fest gesagt hat, lasst sie kommen, diese Nazi-Buben, wir knallen ihnen die Arbeiterfaust vor die Stirn. Der stand oben und hat schon gerufen, Sieg Heil und Heil Hitler. Die Begeisterung lässt sich an für sich heute gar nicht mehr schildern, die damals herrschte. Ich kann mich nur erinnern, dass neben mir ein alter, mir völlig unbekannter Mann stand, dem die Tränen über die Backen liefen. So war die Situation damals, wahrscheinlich im ganzen Lande. Denn man kann es so ruhig sagen, es ist ein alter Wunsch der deutschen Bevölkerung in Österreich in Erfüllung gegangen, nämlich der Anschluss an das Reich. Das allmächtige Judentum hat uns damals den Krieg angesagt und Sie wissen auch, ich habe immer die Auffassung vertreten, dass es ein dümmeres Volk als das Jüdische nicht gibt. Allerdings auch kein gewissenloseres und kein skrupelloseres. Adolf Hitler erklärte mir das, was ich eigentlich schon wusste, in der Auslandspresse sei eine ungeheure Hetze gegen das neue Deutschland, obwohl ich, sagte er, erst Kanzler war, obwohl Hindenburg noch an der Spitze des Reiches stand, obwohl noch das Parlament da war, hat er sofort eine ungeheure Hetze in der Auslandspresse gegen Deutschland begonnen gehabt. Und wir müssen jetzt dem Weltjudentum sagen, bis hierher und nicht weiter. Wir müssen ihm ein Zeichen geben, dass wir uns weiterhin das nicht bieten lassen können. Er sagte dann daraufhin zu mir, es solle am 1. April ein Anti-Boykott-Tag, auf den 1. April ein Anti-Boykott-Tag festgesetzt werden. Und er wünsche, dass ich die Sache übernehme. Ich übernahm also die Leitung des Anti-Boykotts und gab eine Anordnung hinaus, die dem Gerichte, glaube ich, vorliegt. Da brauche ich nicht viele Worte zu verlieren. Ich ordnete an, dass kein jüdisches Leben angegriffen werden dürfe. Dass vor jedem jüdischen Besitz, das heißt vor jedes Geschäft, ein Posten stehen müsse oder mehrere, die dafür verantwortlich sind, dass keine Sachbeschädigung geschehen könne. Feststeht, der Anti-Boykott-Tag ist bis auf Nebensächlichkeiten tadellos abgelaufen. Selbst, ich glaube, dass kein Jude hier ist, der das Gegenteil erklären könnte. Anti-Boykott-Tag war etwas Diszipliniertes und war ein Anti, nicht ein Angriff, sondern Abwehr. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, in einem Augenblick des Kriegsgeschehens, in dem, so möchte man glauben, noch einmal, vielleicht zum letzten Mal, alle Mächte des Hasses und der Zerstörung von Westen, Osten, Südosten und Süden gegen unsere Fronten anrennen, um sie zu durchbrechen und dem Reich den Todesstoß zu versetzen, drehte ich, wie immer noch seit 1933, am Vorabend des 20. April vor das deutsche Volk hin, um zu ihm vom Führer zu sprechen. Es gab in der Vergangenheit glückliche und unglückliche Stunden, in denen das geschah. Aber noch niemals standen die Dinge so wie heute auf des Messers Schneide. Musste das deutsche Volk unter so enormen Gefahren sein nacktes Leben verteidigen und das Reich in einer letzten Gewaltanstrengung den Schutz seines bedrohten Gefüges sicherstellen. Zeiten wie diese gibt es nur ganz selten in der Geschichte. Sie sind deshalb für die jeweils lebende und kämpfende Generation, die sie zu bestehen hat, ohne Vergleich und Beispiel. Historische Vorgänge ähnlichen Charakters und Umfangs verblassen in unserer Erinnerung unter dem Leid, das wir ertragen, unter den Sorgen, die uns fast zu erdrücken scheinen und unter den quälenden Fragen nach unserer eigenen und der Zukunft unseres tapferen, schwer geprüften Volkes. Ich stehe nun über 20 Jahre an der Seite des Führers, habe seinen und seiner Bewegung Aufstieg aus den kleinsten und unscheinbarsten Anfängen bis zur Machtübernahme mitgemacht und nach meinen besten Kräften meinen eigenen Teil dazu beigesteuert. Bin unentwegt in seiner Nähe gewesen, als er das Reich durch die Fairnisse von 1933 bis 1939 einem unvorstellbaren sozialen, wirtschaftlichen und nationalen Aufschwung und einer nie gekannten Machtfülle entgegenführte, habe mit ihm erlebt, wie im September 1939 eine Hass- und Neiderfüllte Welt über ihn, sein aufblühendes Werk und über das deutsche Volk, dem vor allem es zum Segen und zum dauernden Glück gereichen sollte, herfiel mit dem von Anfang an offen ausgesprochenen Ziel, es zu vernichten und das Reich in die Furchtbarkeit des Dreißigjährigen Krieges, ja in einen noch schlimmeren Zustand zurückzuwerfen. Ich habe Freud und Leid mit dem Führer teilen, die an nie dagewesenen geschichtlichen Siegen sowie an schrecklichen Rückschlägen so überreichen Jahre von 1939 bis heute mit ihm durchlebt und stehe jetzt neben ihm, da das Schicksal ihn und sein Volk auf die letzte, schwerste Probe stellt, um beiden dann, dessen bin ich gewiss, den Lorbeer zu reichen. Männer, die Geschichte machen, die nach einem Schicksalsspruch der Vorsehung gezwungen sind, Geschichte zu machen, werden nur selten von der öffentlichen Meinung ihrer Zeit, insbesondere der ihrer Feinde, eine gerechte Würdigung erfahren. Erst müssen sich die Nebel der furchtbaren Ereignisse, die sie zu meistern berufen sind, legen, ehe sich ihr Bild klar und unverfälscht vor der Mit- und Nachwelt abzeichnen kann. Sie wirken aus der Zeit heraus, in der sie leben und schaffen und die sie kämpfend gestalten, in die Zukunft, die ihr Werden und Entstehen allein ihnen verdanken. Jakob Burckhardt sagt einmal in seinen weltgeschichtlichen Betrachtungen, Schicksale von Völkern und Staaten, Richtungen von ganzen Zivilisationen können daran hängen, dass ein außerordentlicher Mensch gewisse Seelenspannungen und Anstrengungen ersten Ranges in gewissen Zeiten aushalten kann. Alles zusammen addieren gewöhnlicher Köpfe und Gemüter nach der Zahl kann dieses nicht ersetzen. Was haben denn die feindlichen Staatsmänner dem im Ernst entgegenzustellen? Nichts als das Übergewicht der Zahl, ihren stupiden Zerstörungswahnsinn, eine diabolische Vernichtungswut, hinter der schon das Chaos der Auflösung der zivilisierten Menschheit lauert. Was ist aus ihren so laut und pathetisch proklamierten Beglückungsthesen, was aus ihrer Atlantikcharta und aus ihren vier Freiheiten geworden? Nur Hunger, Elend, Pestilenz und Massensterben. Ein ganzer geschändeter Erdteil klagt sie an. Ehemals blühende Städte und Dörfer in allen Ländern Europas sind in Kraterlandschaften verwandelt worden. Hunderttausende, ja Millionen wehrloser Frauen und Kinder im Norden, Osten und Südosten des Kontinents seufzen und weinen unter der rasenden Geißel des Bolschewismus. Die glänzendste Kultur, die die Erde jemals getragen hat, sinkt in Trümmern dahin und hinterlässt nur noch ein Andenken an die Größe einer Zeit, die diese satanischen Mächte zerstörten. Die Völker werden erschüttert von schwersten wirtschaftlichen und sozialen Krisen, die Vorboten kommender furchtbarer Ereignisse sind. Unsere Feinde behaupten, dass die Soldaten des Führers als Eroberer durch die Länder Europas zogen. Aber wohin sie kamen, verbreiteten sie Wohlstand und Glück, Ruhe, Ordnung, gefestigte Verhältnisse, Arbeit in Hülle und Fülle und als Folge davon ein menschenwürdiges Leben. Unsere Feinde behaupten, ihre Soldaten kämen in dieselben Länder als Befreier. Aber wo sie auftreten, folgen ihnen Armut und Herzeleid, Chaos, Verwüstung und Vernichtung, Arbeitslosigkeit, Hunger und Massensterben. Und was übrig bleibt von der sogenannten Freiheit, das ist ein Vegetieren, das man selbst in den dunkelsten Teilen Afrikas nicht mehr als menschenwürdig zu bezeichnen wagen würde. Es bringt zwar Prüfungen und Belastungen übermenschlicher Natur mit sich, sich gegen eine übermächtig scheinende Koalition satanischer Weltzerstörungskräfte zur Wehr setzen zu müssen. Aber es ist auch keine Unehre, im Gegenteil. Das ist nicht nur männlich, das ist auch im besten Sinne deutsch. Wenn es aber männlich und deutsch ist, als Führer eines großen und tapferen Volkes ganz auf sich allein gestellt, diesen Kampf zu bestehen, im Vertrauen auf die eigene Kraft und Sicherheit, sowie auf die Hilfe Gottes, den übermächtig drohenden Feinden die Stirn zu bieten, mit ihnen zu kämpfen, statt vor ihnen zu kapitulieren, dann ist es ebenso männlich und deutsch, als Volk einem solchen Führer zu folgen, bedingungslos und treu, ohne Ausflüchte und Einschränkungen. Jedes Gefühl der Schwäche und Wankelmütigkeit von sich abzuschütteln, auf den guten Stern zu vertrauen, der über ihm und über uns allen steht, auch und gerade, wenn er zeitweise von dunklen Wolken verdüstert ist. Im Unglück nicht feige, sondern trotzig zu werden, in keinem Falle einer hämisch beobachtenden Welt den Anblick einer hundsfettischen Gesinnung zu bieten, statt der vom Feind erwarteten weißen Fahne der Unterwerfung das alte Hakenkreuzbanner eines fanatischen und wilden Widerstandes zu hissen, den Schwur zu erneuern, den wir so oft in den glücklichen und gefahrlosen Zeiten des Friedens geschworen haben, Gott zu danken immer wieder und wieder, dass er uns für diese schrecklich große Zeit einen wahren Führer schenkte, sich seinen Sorgen und Prüfungen bei Tag und Nacht aus tiefstem Herzen verbunden zu fühlen und damit allein schon der Feindwelt zu zeigen, dass sie uns verwunden, aber nicht töten, blutig schlagen, aber nicht niederwerfen, quälen, aber nicht demütigen kann. Man spricht in der Welt von der Treue als einer deutschen Tugend. Wie hätte unser Volk die Prüfungen dieses Krieges bestehen können ohne sie? Und wie sollte es ohne sie seine kommenden letzten bestehen können? Denn es werden seine letzten sein. Der Krieg neigt sich seinem Ende zu. Der Wahnsinn, den die Feindmächte über die Menschheit gebracht haben, hat seinen Höhepunkt bereits überschritten. Er hinterlässt in der ganzen Welt nur noch ein Gefühl der Scham und des Ekels. Die perverse Koalition zwischen Plutokratie und Bolschewismus ist im Zerbrechen. Das Haupt der feindlichen Verschwörung ist vom Schicksal zerschmettert worden. Noch einmal stürmen die Heere der feindlichen Mächte gegen unsere Verteidigungsfronten an. Hinter ihnen geifert als ein Peitscher das internationale Judentum, das keinen Frieden will, bis es sein satanisches Ziel der Zerstörung der Welt erreicht hat. Aber es wird vergeblich sein. Gott wird Luzifer wie so oft schon, wenn er vor den Toren der Macht über alle Völker stand, wieder in den Abgrund zurückschleudern, aus dem er gekommen ist. Ein Mann von wahrhaft säkularer Größe, von einem Mut ohnegleichen, von einer Standhaftigkeit, die die Herzen erhebt und erschüttert, wird dabei sein Werkzeug sein. Wer wollte behaupten, dass dieser Mann in der Führerschaft des Bolschewismus oder der Plutokratie zu finden sei? Nein, das deutsche Volk hat ihn geboren. Es hat ihn auf den Schild erhoben. Es hat ihn sich in freier Wahl zum Führer erkoren. Es kennt seine Werke des Friedens und es ist nun gewillt, seine ihm aufgezwungenen Werke des Krieges bis zum erfolgreichen Ende zu tragen und durchzuführen. Deutschland wird nach diesem Kriege in wenigen Jahren aufblühen wie nie zuvor. Seine zerstörten Landschaften und Provinzen werden mit neuen, schöneren Städten und Dörfern bebaut werden, in denen glückliche Menschen wohnen. Ganz Europa wird an diesem Aufschwung teilnehmen. Wir werden wieder Freund sein mit allen Völkern, die guten Willens sind, werden mit ihnen zusammen die schweren Wunden, die das edle Antlitz unseres Kontinents entstellen, zum Vernarben bringen. Auf reichen Getreidefeldern wird das tägliche Brot wachsen, das den Hunger der Millionen stillt, die heute darben und leiden. Es wird Arbeit in Hülle und Fülle geben, und aus ihr wird als der tiefsten Quelle menschlichen Glücks Segen und Kraft für alle entspringen. Das Chaos wird gebändigt werden. Nicht die Unterwelt wird diesen Erdteil beherrschen, sondern Ordnung, Frieden und Wohlstand. Das war immer unser Ziel. Es ist das auch noch heute. Setzen die Feindmächte ihren Willen durch. Die Menschheit würde in einem Meer von Blut und Tränen versinken. Kriege würden sich mit Kriegen, Revolutionen mit Revolutionen abwechseln. Und in ihrer furchtbaren Folge würde auch noch der letzte Rest, der von einer Welt, die schön und liebenswert war und wieder sein wird, übrig geblieben ist, zugrunde gerichtet werden. Setzen wir aber unsere Ziele durch, dann wird das in Deutschland 1933 begonnene und 1939 so jäh unterbrochene soziale Aufbauwerk der Nation wieder aufgenommen und mit verstärkter Kraft fortgesetzt werden. Andere Völker werden sich ihm nicht von uns gezwungen, sondern aus eigenem freiem Willen anschließen, weil es keinen anderen Weg aus der Weltkrise gibt. Wer anders könnte dahin die Richtung weisen als der Führer? Sein Werk ist ein Werk der Ordnung. Seine Feinde können ihm nur ein Teufelswerk der Anarchie und der Verwüstung der Menschen und Völker entgegenstellen. Die deutsche Geschichte ist nicht reich an großen Staatsmännern. Wo sie aber in ihr auftraten, Da hatten sie meistens nicht nur ihrem Volke, sondern auch der Welt etwas zu sagen und zu geben. Was würde an Europa noch europäisch sein, hätten sich nicht deutsche Kaiser und Könige, Fürsten und Feldherren mit ihren Heeren dem immer wiederholten Anstürmen aus dem Osten auch immer wieder entgegengeworfen. Meistens stand in ihrem Rücken ein uneiniger Kontinent, der sie entweder nicht verstand oder gar noch ihnen in ihrem Rettungswerk an Europa in den Arm fiel. Sollte es heute anders sein? Es ist im gegenwärtigen Stadium der Dinge, da der Krieg kurz vor oder vielleicht schon mitten in seiner Peripetie steht, schwer, dieses gewaltige Völkerringen endgültig zu deuten. Das eine aber kann heute schon nicht mehr bestritten werden. Gäbe es keinen Adolf Hitler, würde Deutschland von einer Regierung geführt wie etwa Finnland, Bulgarien und Rumänien, dann wäre es längst schon eine Beute des Bolschewismus geworden. Lenin hat einmal gesagt, der Weg zur roten Weltrevolution führe über Polen und das Reich. Polen ist im Besitz des Kreml, trotz aller angloamerikanischen Beschönigungsversuche. Wäre Deutschland ihm gefolgt oder würde es ihm jemals folgen, was würde aus den Restteilen unseres Kontinents werden? Die Frage stellen heißt sie beantworten. Doch jetzt würden wahrscheinlich schon an der Atlantikküste stehen. England würde über kurz oder lang seine verdiente Strafe für seinen Verrat an Europa, der in seinem Konkubinat mit dem Bolschewismus seinen trostlosesten Ausdruck findet, erhalten. Und auch in den Vereinigten Staaten würde man dann bald vermutlich anders über ein schauriges Weltphänomen denken, das heute der USA-Öffentlichkeit aus zweckbestimmten Gründen von einer jüdischen Presse völlig verzerrt und entstellt dargestellt wird. Wenn also die Welt noch lebt, nicht nur die unsere, sondern auch die übrige, wem anders hat sie es zu verdanken als dem Führer? Sie mag ihn heute schmähen und verunglimpfen und mit ihrem niedrigen Hass verfolgen. Sie wird diesen Standpunkt einmal revidieren oder bitter bereuen müssen. Er ist der Kern des Widerstandes gegen den Weltverfall. Er ist Deutschlands tapferstes Herz und unseres Volkes glühendster Wille. Hört es, ihr Deutschen! Auf diesen Mann schauen heute schon in allen Ländern der Erde Millionen Menschen, noch zweifelnd und fragend, ob er einen Ausweg aus dem großen Unglück wisse, das die Welt betroffen hat. Er wird ihn den Völkern zeigen. Gott gebe ihm Kraft und Gesundheit und schütze ihn vor jeder Gefahr. Das Übrige wollen wir schon tun. Unser Unglück hat uns reif, aber nicht charakterlos gemacht. Deutschland ist immer noch das Land der Treue. Sie soll in der Gefahr des Landes ihren schönsten Triumph feiern. Niemals wird die Geschichte über diese Zeit berichten können, dass ein Volk seinen Führer oder dass ein Führer sein Volk verließ. Das aber ist der Sieg. Worum wir so oft im Glück an diesem Abend den Führer baten, das ist heute im Leid und in der Gefahr für uns alle eine viel tiefere und innigere Bitte an ihn geworden. Er soll uns bleiben, was er uns ist und immer war. Unser Hitler. Ich will mich nicht über die Wortwahl äußern, aber etwas über den politischen Hintergrund sagen. Der wird in Deutschland vollkommen übersehen. Ich glaube, die Deutschen sehen nicht, wie die deutsche Politik im Augenblick bei allen unseren Partnern in Europa ankommt. Die deutsche Politik wird bei unseren Partnern in Europa als eigensüchtig, selbstsüchtig geradezu betrachtet. Und unsere Partner vermissen an Deutschland, dass wir ein Stück von der Solidarität zurückgeben, die wir über Jahrzehnte von ihnen erfahren haben. Wir sollten bitte nicht vergessen, dieses ganze Projekt Europäische Einheit ist wegen Deutschland notwendig geworden. Es geht immer dabei, Deutschland einzubinden, damit es nicht zur Gefahr wird für andere. Das dürfen wir in diesem Land nicht vergessen. Wenn irgendjemand glaubt, wenn Sie glauben, Herr Stabatti, dass das 65 Jahre nach Kriegsende keine Rolle mehr spielt, dann sind Sie vollkommen schief gewickelt. Ich kann Ihnen nach 10 Jahren Brüssel sagen, das spielt jeden Tag noch eine Rolle. Und die Art und Weise, wie Deutschland in Europa auftritt, wird anders beurteilt als die Art und Weise, wie Luxemburg in Europa auftritt, und das aus guten Gründen. Das Vermächtnis des Führers und sein Blut, das Vermächtnis für Reich und Gut. In deinem Herzen wird's tragen, was niemand hier wahrlich erblickt. Soll's Judentum hier zerschlagen, nur so gedeiht uns euer Glück. Das Vermächtnis des Führers und sein Blut, das Vermächtnis für Reich und Gut. Wir am Wegesrand stehen, den Preis in unserem Schritt. Ich will uns marschieren sehen, das Reich kommt zu uns zurück. Das Vermächtnis des Führers und sein Blut, das Vermächtnis für Reich und Gut. Adolf Hitler, Adolf Hitler. Wir wollen nicht bleiben, die Knechte, die Zeit war schlimm genug. Wir kämpfen unsere Arschrechte, zerschlagen die Juden hoch. Das Vermächtnis des Führers und sein Blut, das Vermächtnis für Reich und Gut. Bomber über Dresden. Sie kamen in der Nacht. Bomber über Dresden. Den Tod im Bombenschacht. Bomber über Dresden. Sie brachten euch den Tod. Bomber über Dresden. Sie brachten euch Elend und Not. Brennende Häuser und schreiende Kinder. Doch Bomber über Dresden und sie kamen immer wieder. Bomber über Dresden, sie brachten euch den Tod. Bomber über Dresden, sie brachten euch Elend und Not. Den Tod im Bombenschacht.